Ganz alleine aufgewacht, ich versteh die Welt nicht mehr. Hab's mir wohl gestern selbst gemacht, denn mein Bett neben mir ist leer. Das ist mir echt noch nie passiert, das kann doch wohl nicht sein. Ich bin schon in vielem aufgewacht, doch niemals ganz allein. Und noch ne Stunde, dann brauch ich dennoch mehr. Nase kacke, eine Kippe, dann am Oralverkehr. Noch ein Bier und noch ne Stunde, dann brauch ich dennoch mehr. Nase kippe und die Kacken, dann am Analverkehr. Am nächsten Abend wieder weg gewesen, war wieder rattenblau. Ich wachte auf, der Blick nach links, boah, was ne geile Sau. Aufgeweckt und rausgeschmissen, es war alles wunderbar. Doch nach einer Stunde, da merkte ich, dass es ja nicht meine Bude war. Was brauch ich denn noch mehr? Nase kacke in eine Kippe, denn am Oralverkehr frisst du ein. Noch ein Bier und noch ein Stück, brauch ich denn noch mehr? Nase kacke und ich sitze, denn am Oralverkehr. Jahre weiterhin erfreuen. Dankeschön.